Abschnitt 11 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Erkundungsflug über Venedig. Das Pferd sprengt über die blaue, nasse Steppe. Der Wind spritzt mir den Schaum des Pferdemaules ins Gesicht. Kühl treffen mich Klumpen der Reitbahn, von den Hufen aufgewirbelt. Plötzlich bäumt sich das Ross. Die Luft erbebt von seinem Wiehern, einige Sprünge auf den Hinterfüßen und dann hebt sich der ganze Leib des Hypogryphen von der Erde, seine Flügel straffen sich und er schwebt mit mir dem Olymp zu. Um wie viel herrlicher ist es im Flugboot als im Aeroplan. Kein Motor vor mir, der mir seine Auspuffgase in Nase und Augen bläst, kein Propeller verstellt die Aussicht, weit hinter mir sitzt der Pilot und über ihm rattert der Druckmotor. Und wenn wir niedergehen wollen, wir hätten es nicht nötig, erst lange nach einem freien Feld zu suchen. Unser Landungsplatz ist glatt und unendlich und immer bereit. Wo wir auch auf dem Meere niedergingen, das Fahrzeug sprengte weiter mit motorischer Kraft. Wir fliegen niedrig, nur 1400 Meter. Ein geripptes Sprungtuch ist unter uns gebreitet, die See. Azurfarben mit dunkleren Streifen durchwirkt. Über den Stoff jagt ein schwarzes Ungeziefer. Unser Schatten. Am Rande liegt eine Landkarte, grell koloriert. Alles sieht beinahe wie wirkliches Land aus, nur viel hundertfach verkleinert. Und die Kinderhände haben die nett ausgeschnittenen Kartons zu schräg aneinandergefügt, als dass die Illusion eine vollkommene sein könnte. Dargestellt ist eine Halbinsel von der Form eines gleichseitigen Dreiecks. Es erinnert ein wenig an Istrien. Wirklich, so müsste die Karte von Istrien aussehen. Maßstab 1 zu 1400. Die Ähnlichkeit ist so frappant, dass man auf die Projektion eines ins Meer vorgeschobenen elliptischen Städtchens hinuntersieht, ob nicht ein Kreis mit einem dicken Punkt darin und in Nadelschrift der Name Rovinio darunter steht. Dann müsste ja gleich die Mündung des Kanals Leme kommen. Und dann die große Stadt Parenzo. Und dahinter an der anderen Dreiecksseite der Tschitschenboden. Auf Ehre, da ist der Kanal. Da liegt auch schon die große Stadt und tief, tief unter uns sehe ich auch das Gebirge. Wahrhaftig, es ist Istrien. Nur am dunklen Grün erkennt man, wo Zypressen sind. Als Nuance bloß unterscheidet sich das Gelb des Kornackers vom Grün des Haferfeldes. Leuchtend durchschneidet die Helle der Landstraßen die Farben. Fischerkähne an einem Landungsplatz verteut, sind wie Korallen auf eine Schnur gereiht. Das Torpedoboot in Fahrt schaut wie ein Perlhuhn aus mit einem Silberschweif. Und nur ein kleiner Milchglassplitter scheint die Segeljolle. Das Schönste aber ist das smaragdene Band, das die Kontur der Küste bildet. Es ist das untiefe Meer, das so glänzt. Wir sehen bis auf den Grund. Der ist pointilliert, die Pünktchen sind Steine und Felsblöcke. Links und höher fliegen wir. Sagten es uns nicht der Höhenmesser und die Schleimhäute der Nase, so müssten wir es an den Schiffen unter uns erkennen, die so klein waren und nun immer kleiner und kleiner werden. Die Insel San Giovanni di Pilago, ein Felsenriff, auf dem nur ein Leuchtturmwärter mit seiner Familie Platz hat, lassen wir backbords. Jetzt ist die blau-grüne Grenzenlosigkeit vor uns. Windstreifen durchziehen die Fläche. Sind das Wolken dort an der Grenze der Sehkraft oder sind es schon die Gipfel des Apennin? Unter dem Wasser schwanken Polypen. Wir wissen, dass es Minen sind, doch kümmern sie uns nicht. Nach Minen, U-Bomben und gefahrdrohenden Annäherungen zu spähen, ist Sache der Nahaufklärung. Unsere Ziele sind heute weiter gesteckt. Wir sind Fernaufklärer. Das Maschinengewehr ist drehbar vor mir und für dringende Verständigung der Radioapparat, dessen Antenne von Bord hinabhängt. Aber meine Hauptwaffe liegt zu meinen Füßen. Die Kamera, 13x18. Wenn nur der Apparat klappt, ist meine Mission schon zur Zufriedenheit gelöst. Vorausgesetzt, dass ich zurückkomme. Oder wenigstens die belichteten Platten. Der Pilot gibt Vollgas. Eigentlich noch nicht ganz. Bis an die äußerste Grenze des Möglichen schiebt er den Gashebel doch nicht vorwärts. Der Motor wird noch für den Bedarfsfall gedrosselt. Wir fliegen mit 1380 Touren per Minute. Auf 1400 kann man die Tourenzahl erhöhen. Die 20 Drehungen sollen uns herausreißen? 40 Minuten lang steuern wir schon gegen Nordwest. Ein langes Eiland wird sichtbar und dahinter eine schöne, schöne Stadt. Die schmale, waldumsäumte Insel ist der Lido und auf dem Lido sind Forts. Wir sehen schiefe Stangen und in der nächsten Minute sind aus ihnen kreisrunde Löcher geworden, senkrecht aufwärts gerichtete Kanonen, die Flugabwehrgeschütze des Forts San Nicolo. 20 Reservetouren, unsere letzten, schalten wir ein. Wir sind oberhalb der nördlichen Lido-Einfahrt vor dem Wellenbrecher. Ein Kind hat Streichhölzchen nebeneinander auf das blaue Tischtuch gelegt. In Wahrheit sind es die Hafenbarrikaden, stattliche Klötze. 50 Schritte neben und sehr tief unter uns zerplatzt ein brauner Körper in viele. Wie die Strahlen einer Fontäne sprühen sie nach allen Seiten. Ich beuge mich steuerbord aus dem Boot. 10 solcher Springbrunnen wirbeln empor und aus den kreisrunden Löchern vom Nicolo zucken kurze Lichter auf. Seltsam. Kein Laut dringt zu uns. Unten donnern die Geschütze. Die Morseapparate klappern das Aviso unserer Ankunft an alle Geschützstellungen. Die Venezianer laufen durcheinander. Manche verstecken sich vielleicht in bombensichere Unterstände. Und Tausende schauen zu uns herauf. Wir sehen keinen Menschen und hören nichts als das Rattern unseres Motors. Keine Betrachtungen. Zu solchen Dummheiten ist jetzt keine Zeit. Rechts das Arsenal, die Nordspitze der Lagunenstadt, selbst eine Stadt. Rings um das quadratische Bassin graue Särge, die Dächer der langgestreckten Werkstätten. Im äußersten Winkel ein durchschnittener Seidenkokon mit der Puppe in der Mitte, ein Trockendock. Die verpuppte Raupe ist ein Schlachtschiff, Typ Sardegna, im Becken vor den Scali da Costruzioni vertäut. Ein Kreuzer, 3 Torpedoboote und ein Zerstörer. Wahrscheinlich zur klinischen Behandlung nach der Begegnung mit dem Balaton. Vor den Volksgärten, den Giardini, ankern auch 2 Torpedoboote. Das kriege ich auf eine Platte. Ich neige die Kamera, ziele gegen Nordosten und exponiere, indem ich den revolverartigen Hahn knipse. Und schon wendet der Flugzeugführer, der darauf gewartet hat, nach links. Es ist auch höchste Zeit. Vom Lido steigen Landflieger auf. Ein besorgter Blick nach unten, 2 Newports. Sie sind noch weit und noch tief. Abschiedsblick nach rechts. Winzige Borstenhärchen am Rande der Riva di Schiavoni sind friedliche Gondeln, Bekannte aus vergangener Zeit. Vom Campanile sehe ich nur das Dach, aber er streckt mir mit Grandessa seinen Schatten weit ausladend entgegen. Markuskirche, Dogenpalast, Säcker, Bibliothek, Prokuratien. Euch sehe ich nicht, ihr glockenschlagenden Riesen auf der Torre d'Orologio. Zwerge seid ihr, oder habt ihr euch verkrochen? Ein S schlingt sich durch die Stadt, der Kanal. Seit meiner Aufnahme sind schon fast 2 Minuten vergangen. Nun blitzen aus Fort Santa Elisabetta, ganz nahe an den Stabilimento Bungee, und weiter südlich aus Fort Alberoni die Mündungsfeuer gegen den Himmel. Die braunen Wölkchen aus platzenden Raketen fallen ganz nahe. Klammer auf, zu Hause werden wir sehen, dass die linke Tragfläche ein Loch abbekommen hat. Klammer zu. Bei der südlichen Hafeneinfahrt in die Lagune, bei Malamocco, fotografiere ich zum zweiten Male. Kriegsschiffe, die zwischen dem Litorale di Malamocco und der Toten Lagune liegen. Auf dem Bahnhof, im Bassin für Marinetransporte, ist nichts Besonderes festzuhalten. Ich hebe die linke Hand und schon macht der Hydroplan eine kühne Kurve. Wir flüchten noch tiefer ins Firmament, aber in anderer Richtung, gegen Südosten, heimwärts. Ein dienstlich forschendes Auge schaut nach Chiagoggia, ein privat besorgtes nach den beiden Eindeckern. Ich schiebe die Mitrailleuse zurecht. Allein die Landflieger dürfen nicht zu weit über das Meer. Nach 2 Stunden führt man das Pferd, dessen Nüstern noch ein wenig beben, in seinen Stall. Ende von Abschnitt 11.